mal zu Ende gehen, war er noch so wunderschön. Gibt es dafür einen guten Grund? Warum geht jeder Sommer so schnell vorbei und weicht dem Kalten einerlei? Im Herbst bin ich weder glücklich noch gesund. Der Preis ist dafür, dass wir überhaupt am Leben sind. Keiner weiß es, ich weiß es, keiner weiß es, kein Kenn, kein Kreis es, ist wohl witzlos, wenn ich frag nach einem Sinn. Warum wird jede Blume am sonnigen Fleck verblühen und wieder zu nichts als Dreck? Gibt es dafür einen guten Grund? Warum schaust du mich stets nur Sekunden an und nie ein paar Stunden lang? Du legst mir deine Hand fest auf den Mund. Keiner weiß es, ich weiß es, keiner weiß es, ob das der Preis ist dafür, dass wir überhaupt am Leben sind. Mit dir glücklich bin, doch mehr Glück ist für niemand drin, wenn nur nicht dieser große Schatten wär. Wie lange hältst du mich wohl noch aus? Vielleicht wirfst du mich bald schon raus. Vielleicht liebst du mich morgen noch viel mehr. Keiner weiß es, ich weiß es, keiner weiß es, ob das der Preis ist dafür, dass wir überhaupt am Leben sind. Keiner weiß es, ich weiß es, keiner weiß es, kein Kind, kein Kreis es, ist wohl witzlos, wenn ich frag nach einem Sinn. Keiner weiß es, ich weiß es, keiner weiß es, ob das der Preis ist dafür, dass wir überhaupt am Leben sind. Keiner weiß es, ich weiß es, keiner weiß es, kein Kind, kein Kreis es, ist wohl witzlos, wenn ich frag nach einem Sinn.